Der Tod Adolf Hitlers. Es war gegen Mittag des 30. April 1945. Ununterbrochen schlugen die Granaten der russischen Artillerie im Bereich der Reichskanzlei und des Regierungsviertels ein. Der Kampf nahm an Heftigkeit immer mehr zu. Donnernd und krachend stürzten Häuser zusammen. Die Straßen rings um die Reichskanzlei wurden zu Steinwüsten. Der Führer verabschiedete sich von den noch anwesenden Personen. Jedem drückte er noch einmal die Hand und bedankte sich für die geleistete Arbeit und die ihm persönlich gehaltene Treue. Die Sekretärinnen Frau Jung und Frau Christian sowie seine Diätköchin Fräulein Manziali wurden zum Mittagessen eingeladen. Neben Adolf Hitler saß seine Frau. Wie in seinen besten Tagen bemühte er sich, das Gespräch zwanglos zu führen und auf jeden einzelnen der Anwesenden einzugehen. Als dieses letzte Mal beendet war und die drei Damen sich bereits zurückgezogen hatten, rief der Chef sie durch seinen Adjutanten Günsche nochmals zu sich. Am Eingang zum Vorraum seines Zimmers standen er und seine Frau. Er verabschiedete sich nochmals von den drei Damen. Frau Hitler umarmte die langjährigen Mitarbeiterinnen ihres Mannes und gab jeder noch einmal zum Abschied die Hand. Auch von Bormann und seinen Adjutanten Günsche nahm der Chef den letzten Abschied. Sein Adjutant Günsche bekam nochmals den ausdrücklichen Befehl, sich sofort mit mir in Verbindung zu setzen und genügend Brennstoff für seine und seiner Frau Verbrennung bereitstellen zu lassen. Erklärend sagte der Chef zu seinem Adjutanten, ich wünsche nicht, nach meinem Tod in einem russischen Panoptikum ausgestellt zu werden. Ich befand mich in einem noch wenig zerstörten Aufenthaltsraum, der unterirdischen Garage. Ich war gerade von draußen gekommen, um für die Ablösung der Wache zu sorgen. In diesem Augenblick läutete mein Telefonapparat. Ich ergriff den Hörer und meldete mich. Günsche war am Apparat. Erich, ich brauche unbedingt etwas zu trinken. Hast du nicht eine Flasche Schnaps? Ich war von dieser Frage sehr überrascht. Wir hatten in diesen Tagen keinen Sinn für Alkohol. Da drängte Günsches Stimme noch schon wieder. Hast du nicht irgendetwas drüben? Was war nur mit Günsche los? Da musste doch irgendetwas nicht stimmen. Nun, ich würde es ja doch gleich erfahren. Nachdem er erklärt hatte, er würde sofort zu mir rüberkommen. Ich stellte eine Flasche Cognac bereit. Dann wartete ich. Was war nun wieder los? Günsche kam nicht. Ich wusste nicht, von welchem Apparat er angerufen hatte und wo ich ihn erreichen konnte. Über eine halbe Stunde verging so. Da läutete das Telefon von neuem. Wieder meldete sich Günsche. Mit vor Erregung heiserer Stimme meldete er sich. Ich muss sofort 200 Liter Benzin von dir haben. Ich hielt es zunächst für einen schlechten Scherz und versuchte ihm klarzumachen, dass es ein unmögliches Verlangen an mich sei. Seine Stimme überschrie sich jetzt beinahe. Benzin, Erich, Benzin! Ja, wozu brauchst du denn 200 Liter Benzin? Kann ich dir ein Telefon nicht sagen, aber ich muss es haben, hörst du? Erich, ich muss es sofort im Führerbunker-Ausgang haben. Und wenn du die ganze Welt auf den Kopf stellst. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass ich Benzin nur aus dem Tiergarten beschaffen könne, wo noch einige tausend Liter vergraben seien. Deswegen könne ich jedoch meine Männer nicht in den sicheren Tod schicken, da bei dem jetzigen schweren Artilleriefeuer dort gar nicht hinzukommen sei. Ich bat ihn, warte wenigstens bis 17 Uhr, denn um diese Zeit wird die Beschießung im Allgemeinen wesentlich geringer. Solange wirst du schon damit Zeit haben. Günsche ließ sich auf nichts ein. Ich kann nicht eine einzige Stunde mehr warten. Versuche, was du aus dem Benzintanks deiner zusammengeschossenen Waage noch herausholen kannst. Schicke deine Männer mit den Kanistern sofort zum Ausgang des Führerbunkers und komme dann sogleich hierher. Günsche hängte ab. Die Wagen im Garagenbunker waren zum größten Teil noch nicht ausgebrannt, sondern nur von den eingestürzten Betondecken verschüttet und zusammengedrückt. In größter Eile veranlasste ich meinen Vertreter, mit einigen Männern sofort an die Arbeit zu gehen und das irgendwie erreichbare Benzin in Kanistern an den befohlenen Ort zu bringen. Ich selbst eilte auf dem schnellsten Weg über Trümmer zu Günsche. Um zu erfahren, was denn nur los sei. Im Augenblick, wo ich den Führerbunker betrat, verließ Günsche den Arbeitsraum Hitlers, sodass wir uns im Lagervorraum trafen. »Um Gottes Willen, was ist denn passiert, Otto?« stieß ich hervor. »Du bist wohl wahnsinnig geworden, von mir zu verlangen, dass ich dir bei einem derartigen Artilleriebeschuss Benzin hierher bringe und das Leben von einem halben Dutzend Männer gefährde.« Günsche schien meine Worte nicht gehört zu haben. Er stürzte zu den Türen und schloss sie. Dann drehte er sich zu mir um, sah mich mit weit aufgerissenen Augen an und sagte, »Der Chef ist tot.« Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Dann überhasteten sich meine Fragen. »Wie konnte das passieren?« Gestern habe ich noch mit ihm gesprochen. Er war gesund und völlig aufgeschlossen. Günther ist noch so erschüttert, dass er keine Worte findet. Er hebt nur den rechten Arm und deutet mit einer zum Pistolengriff geformten Faust nach seinem Mund. Und wo ist Eva? Fragte ich tief bewegt. Günther deutete mit der Hand auf die nun wieder geschlossene Zimmertür des Chefes. Sie ist bei ihm. Nun mühsam erfuhr ich den Ablauf der letzten Stunden. Der Chef hatte sich in seinem Arbeitsraum mit einer Pistole erschossen und war mit dem Kopf von über auf die Tischplatte gesunken. Eva Hitler saß, schräg gegen die Lehne der Polsterbank gesunken, neben ihm. Sie hatte sich vergiftet. Aber auch ihre Hand hatte eine Pistole gehalten. Der rechte Arm hing noch über die Lehne der Polsterbank und auf dem Boden daneben lag ihr Revolver. Bormann, Linge und ich hatten den Schuss gehört und stürzten ins Zimmer. Dr. Stumpfecker kam zur Untersuchung. Goebbels und Axmann wurden gerufen. Diese Worte Günschers überstürzten sich. Wer ist jetzt bei Ihnen, wollte ich wissen. Goebbels, Bormann und Linge sowie Dr. Stumpfegger, der den Tod der beiden festgestellt hat. Axmann hat bereits den Raum verlassen. In diesem Augenblick betrat einer meiner Männer den Vorraum und meldete, dass etwa 160 bis 180 Liter Benzin oben am Bunkerausgang stünden. Ich schickte den Mann wieder hinaus. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür zum Zimmer Adolf Hitlers. Das Benzin. Wo bleibt das Benzin? Die persönliche Ordonnanz Linge schrie verzweifelt nach dem Brennstoff. Ich antwortete. Benzin ist da. Linge stürzte in den Raum zurück. Sekunden später öffnete sich die Tür von neuem. Dr. Stumpfegger und Linge trugen die in eine große, dunkle Felddecke gehüllte Leiche Adolf Hitlers durch den langen Vorraum. Bis zur Nasenwurzel war das Gesicht des Chefs verdeckt. Unter seinen Haaren, die inzwischen stark erkraut waren, lag die Stirn in wächserner Bleiche des Todes. Der linke Arm war aus der Decke herausgerutscht und hing bis zum Ellenbogen schlaff herunter. Hinter den beiden folgte Martin Bormann mit der toten Eva Hitler. In einem leichten schwarzen Kleid lag sie auf seinen Armen. Ihr Kopf mit den blonden Locken war nach hinten geneigt. Dieser Anblick erschütterte mich fast noch mehr als das Bild meines toten Chefs. Eva hatte Bormann gehasst. Sie hatte viel Ärger durch ihn gehabt. Sein Spiel um die Macht war schon lange von ihr erkannt worden. Jetzt in ihrem Tode trug sie ihr größter Feind zur letzten Ruhe. Keinen Schritt weiter durfte sie in Martin Bormanns Armen verbleiben. Ein kurzes Wort zu Günsche. Hilf du den Chef mitzutragen, ich nehme Eva. Dann trat ich zu Bormann und nahm ihm Evas Leiche wortlos aus den Armen. Ihre Seite war nass. Unwillkürlich glaubte ich, auch sie habe sich erschossen. Später sagte mir Günsche, dass der Chef beim Niederstürzen auf den Tisch die Vase umgeworfen habe, dass wohl so das Wasser auf seine tote Frau geflossen sei. Mit den 20 Stufen, die zum Bunkerausgang führten, hatte ich nicht gerechnet. Meine Kraft versagte. Ich musste stehen bleiben. Auf halber Höhe der Treppe eilte mir Otto Günsche zu Hilfe. Gemeinsam trugen wir den toten Körper Eva Hitlers ins Freie. Inzwischen war es gegen 2 Uhr nachmittags geworden. Starker Beschuss lag auf dem Gebiet der Reichskanzlei. In unserer nächsten Nachbarschaft krepierten die russischen Granaten. Unzählige Erdfontänen stiegen auf. Die Luft war mit Mörtelstaub durchsetzt. In der Hast hatte Dr. Stumpfegger und Linge den toten Chef ungefähr 3 Meter halb rechts von dem Bunkerausgang auf die Erde gelegt. Unmittelbar daneben standen noch die großen Betonmaschinen, mit der ursprünglich einmal die Decke des Führerbunkers um 1 Meter hatte verstärkt werden sollen. So wie sie Adolf Hitler aus dem Arbeitszimmer herausgetragen hatten, lag er nun dort, in seine graue Decke eingehüllt, mit einem Beine zum Bunkeraufstieg gewandt. Die Decke, die nur zum Tragen des Körpers genutzt worden war, wurde nicht entfernt. Die langen schwarzen Hosen lagen nach oben geschoben. Der rechte Fuß war mit der für ihn typischen Haltung nach innen gekehrt. In dieser Stellung hatte ich seinen Fuß sehr oft gesehen, wenn er, neben mir sitzend, auf den Fahrten übermüdet eingenickt war. Günsche und ich legten Eva Hitler neben ihren Mann. In der ungeheuren Erregung des Augenblickes hatten wir sie etwas schräg zu Adolf Hitler niedergleiten lassen. Rings um uns krepierten die russischen Granaten, als ob die Artillerie in diesem Moment das Feuer auf den Garten der Reichskanzlei und auch auf den Führerbunker verdoppelt hätte. Ich war zum Bunker zurückgestürzt und hielt einen Augenblick tief aufatmend still, um die nächsten Einschläge der Granaten abzuwarten. Dann ergriff ich einen Benzinkanister, rannte zum Bunker hinaus, stellte denselben neben die beiden Leichen, schnell bückte ich mich und legte Hitler den linken Arm enger an seinen Körper. Vor mir flatterten seine Haare zerzaust im Wind. Ich riss den Verschluss des Benzinkanisters auf. In unmittelbarer Nähe schlagen Granaten ein. Wir werden vom Schmutz und Dreck überschüttet. Splitter surren und pfeifen über uns her. Eilig stürzen wir zum Bunkereingang zurück, um dort Schutz zu finden. Unsere Nerven sind überspannt. Aufgeregt warten wir, bis das Einschlagen der Granaten in unserer Nähe nachgelassen hat, um das Benzin über die Leichen gießen zu können. In gebeugter Stellung laufe ich wieder hinaus und greife den Kanister, am ganzen Körper zitternd, gieße ich mit unendlicher Überwindung, aber im Bewusstsein, dass es Adolf Hitlers allerletzter Befehl war, den Inhalt über die beiden Toten. Immer wieder überwallt es mich. Ich kann das nicht tun. Und doch überwand mein Pflichtgefühl stets den neuen wieder dem und doch überwand mein Pflichtgefühl stets von neuem mein widerstrebendes Empfinden. Neben mir erfüllten Günsche und Linge die gleiche letzte Pflicht an Adolf Hitler und seiner Frau, deren Kleider leise im Wind wehten, bis sie allmählich durch die Schwere des Benzinkanisters niedersanken. Aus den Gesichtszügen von Günsche und Linge las ich, dass auch sie mit innerem Kampf den letzten Befehl ihres Chefs ausführten. Stets von neuem wurden wir durch das Einschlagen der Granaten von der aufgewühlten Erde überschüttet. Mit Todesverachtung holte ich einen Benzinkanister nach dem anderen aus dem Bunkereingang raus, bis die beiden Körper für das grausige Spiel genügend mit Brennstoff getränkt waren. Durch den Arbeitsvorgang der Betonmaschinen hatte sich gerade dort, wo die Leichen lagen, eine kleine Mulde gebildet, worin das Benzin sammelte und von den Kleidern der beiden Toten aufgesogen wurde. Noch einmal stürzten wir zum Bunker zurück, um neue Kanister zu holen. Dann nahm der Artilleriebeschuss derart an Heftigkeit zu, dass es uns nicht mehr möglich war, die Bunkerschleuse zu verlassen. Ein ans wunderbare grenzender Zufall musste gewirkt haben, um zu verhindern, dass eine Granate ihr verderbenbringenden Weg bei diesem rasenden Artilleriefeuer zu uns fand. Im Bunkereingang standen neben uns, wie wir dieses grausige Werk verrichteten, Dr. Goebbels, Bormann und Dr. Stumpfegger. Keiner wagte es mehr, in diesem Augenblick den Bunkereingang zu verlassen. Draußen tobte die Hölle. Wie sollten wir das Benzin entzünden? Der Vorschlag, es durch eine Handgranate zum Entflammen zu bringen, wurde von mir abgelehnt. Durch einen Zufall fiel mein Blick auf einen größeren Lappen, der neben den Feuerwehrschläuchen am Bunkerausgang lag. Dort liegt ein Lappen, rief ich erregt. Günsche stürzte sich darauf zu, zerriss ihn, den Verschluss des Benzinkanisters öffnend und den Lappen darauf pressend. Das Werk einer Sekunde. Der Behälter neigte sich vornüber, der Lappen saugte sich voll. Ein Streichholz! Dr. Goebbels zerrte eine Schachtel aus der Tasche und reichte sie mir. Ich entzündete die Streichhölzer und steckte den Lappen an. Kaum fing er Feuer, da flog er schon als brennender Ball im hohen Bogen auf die mit Benzin übergossenen Toten. Mit weit aufgerissenen Augen starrten wir auf die dort liegenden Körper. In Sekundenschnelle schoss gurgelnd und brodelnd eine helle Flamme hoch. Zu gleicher Zeit stiegen schwarze Rauchwolken zum Himmel empor. Die dunkle Rauchsäule vor dem Hintergrund der brennenden Reichshauptstadt erregte ein grausiges Bild. Wie gebannt blickte Dr. Goebbels, Bormann, Dr. Stumpfegger, Günsche, Linge und ich auf das furchtbare Schauspiel. Langsam nagte das Feuer an den Toten. Noch einmal grüßten wir sechs Mann unseren toten Chef und seine Frau. Dann traten wir erschüttert und tief beeindruckt von den furchtbaren Geschehen in den Bunker zurück. Die Flammen verzehrten das Benzin. Ein Zugießen von neuem Brennstoff in die erlöschenden Flammen war unmöglich. Immer wieder mussten die Reste der noch nicht verkohlten Körper mit frischem Benzin übergossen und dies neu angezündet werden. Durch das andauernde Einschlagen der russischen Granaten schien eine restlose Einäscherung fast ausgeschlossen. Von mittags gegen 14 Uhr bis ungefähr 19.30 Uhr abends dauerte die Verbrennung. Ich hatte durch meine Männer unter den schwierigsten Bedingungen noch mehrere hundert Liter Benzin im Laufe des Nachmittags heranschaffen lassen. Als wir in den Bunker zurückkehrten, hatte sich dort inzwischen der gesamte engere Stab eingefunden. Viele gingen noch einmal hinauf, um ihrem toten Chef und seiner Frau den letzten Gruß zu erweisen. Zur erprobten Kampffahrt der Männer wie Brigadeführer Munke, den Kampfkommandanten des Regierungsviertels und General der Polizei Rattenhuber sowie andere liefen die Tränen über die Wangen. Wenn auch schon viele auf diesen Augenblick vorbereitet waren, traf durch die vollendete Tatsache jeden wie ein Keulenschlag. Die Gelassenheit, die bisher noch in allen Situationen geherrscht hatte, hatte mit dem Tod Adolf Hitlers schlagartig ein Ende gefunden. Jeder war aufgeregt, keiner wusste, was werden sollte. Mutlosigkeit schien bei ihnen aufzutreten. Als Erster hatte Dr. Goebbels sich wieder in voller Gewalt. Bormann, Burgdorf, Krebs, Munke, ich bitte Sie sofort zu einer Lagebesprechung. Günsche und ich gingen noch einmal zusammen in das Sterbezimmer unseres Chefs. Das Gefühl einer vollständigen Leere umgab uns. Die Spuren des Todes lagen noch sichtbar vor den Augen. Die Pistole Eva und Adolf Hitlers lagen auf dem roten Teppich. Sowohl der Tisch als auch der Bodenbelag wies noch deutliche Blutspuren vom Tode des Führers auf. Die umgestürzte Vase lag auf dem Tisch. Schräg vorn stand ein kleines Jugendbildnis von Hitlers Mutter. Über den Schreibtisch hing vereinsamt das Bild Friedrich des Großen. Gedankenverloren verließ ich den Raum, um mich wieder meinen soldatischen Pflichten zu widmen. Im Vorraum des Ärztezimmers sah ich Frau Magda Goebbels niedergeschlagen an einem Tisch sitzen. Als sie mich erblickte, bat sie mich, bei ihrer Platz zu nehmen. Ich merkte, wie die tiefe seelische Erschütterung noch immer in ihr nachklang. Sie erzählte mir von ihrem Abschied vom Führer. Ich bin vor ihm auf die Knie gefallen und habe ihn gebeten, nicht aus dem Leben zu scheiden. Er hat mich gütig aufgehoben und mir mit ruhigen Worten erklärt, dass er aus dieser Welt gehen müsse. Nur so wurde der Weg für Dönitz frei, noch etwas für Deutschland zu retten. Um sie abzulenken, begann ich, über die Möglichkeiten einer Flucht der Familie Goebbels aus Berlin zu sprechen. Ich hatte noch 3 Schützenpanzer zur Verfügung, die mir in den letzten Tagen zugeteilt worden waren. Damit konnte ich sie eventuell mit ihrer ganzen Familie aus der Gefahrenzone herausbringen. Verständnisvoll, beinahe bejahte sie meine Vorschläge und ich hatte den Eindruck, dass ihr eine große Last vom Herzen gefallen sei. In diesem Moment wurde unsere Unterhaltung durch den Eintritt von Dr. Goebbels unterbrochen. Sofort begann sie, meinen Fluchtplan vorzuschlagen. Goebbels lehnte entschieden den Vorschlag ab. General Krebs fährt als mein beauftragter Parlamentär zu General Schukow, um über einen freien Abzug zu verhandeln. Falls die Verhandlungen scheitern, ist mein Weg festgelegt. Ich bleibe in Berlin und habe keine Lust, als ewiger Flüchtling in der ganzen Welt herumzulaufen. Er wandte sich an mich. Meiner Frau und den Kindern steht der Weg aus Berlin natürlich frei. Frau Dr. Goebbels fuhr auf. Selbstverständlich bleibe ich auch bei meinem Mann. Der Weg, den er wählt, ist auch der meine. Anschließend begab ich mich in den Ärzteraum, wo der Führer des SS-Begleitkommandos, Sturmbannführer Franz Schädle, schwer verwundet da niederlag und erzählte ihm, was sich zugetragen hatte. Während der Unterhaltung gesellten sich Günsche und Kriminaldirektor Högel zu uns. Günsche unterbrach unser Gespräch und überbrachte mir den Befehl des Kampfkommandanten Monke, mich am Abend um 21 Uhr mit meinen Männern im Kohlebunker der neuen Reichskanzlei zum Ausmarsch bzw. zum gewaltsamen Ausbruch einzufinden. Schädler erklärte mir, was er später auch ausführte, dass er nach unserem Abzug sich eine Kugel durch den Kopf schießen werde, weil er nicht lebend in die Hände des Feindes fallen wolle. Als ich abends zum Befehlsempfang in den Führerbunker ging, traf ich den General der Polizei Rattenhuber. Von diesem erfuhr ich, dass er gemeinsam mit einigen seiner Polizeimänner und Adolf Hitlers persönlicher Ordonnanzlinge beim Erlöschen des Feuers zugegen war. Es wurde dann die verkohlten Überreste der Leiche Adolf Hitlers und seiner Frau zusammengescharrt. In einem kleinen Grab an der Wand meines Wohnhauses setzte man dies bei.